Zur Erinnerung, im Jahr 1900, noch vor dem Aufkommen der modernen Medizin, lag die durchschnittliche weltweite Lebenserwartung bei etwa 30 Jahren. Für die heute Geborenen liegt sie bei über 70, in Deutschland bei über 80 Jahren. Bier, das mit holistischem Wasser H2O plus Mineralstoffe gebraut wird, schmeckt nicht anders und ist auch nicht gesünder als Bier, das mit herkömmlichem Wasser H2O plus Mineralstoffe gebraut wird. Auch die Vorstellung, es gäbe Superfoods, also besonders gesunde Früchte und Gemüsesorten, ist Ausdruck einer irreführenden Komplexitätsreduktion. Denn Speisen und Getränke sind nur im übertragenen Sinne gesund, und zwar dann, wenn sie die Gesundheit des Menschen befördern, wie schon Aristoteles festgestellt hat. Nur einen langfristigen Ernährungsplan kann man als gesund oder ungesund bewerten. Es ist vermutlich kein Zufall, dass wertvolle Speisen wie Avocados, Kokosnüsse und eben brauner Rohrzucker zur Instagram-Ästhetik passen und aus exotischen Ländern stammen. Doch Kokosöl beispielsweise, das als Superfood für gesundes Haar, gegen Karies und zum Abnehmen angepriesen wird, besteht zu 92% aus gesättigten Fettsäuren und ist damit langfristig noch gefährlicher als Schweineschmalz. Pflanzen wie die Superfruits Quinoa und Chia haben kaum andere Nährwerte als Leinsamen oder heimische Getreidesorten. Als Importe aus Übersee ist ihr CO2-Fußabdruck dafür umso größer, was eigentlich eine Spannung im Emotionshaushalt von spirituellen Progressiven erzeugen sollte. Die Hypersensibilität von Angst und Ekel führt nicht nur zu einer irrationalen Aufwertung einzelner Nahrungsmittel, sondern auch umgekehrt dazu, dass Menschen immer mehr Unverträglichkeiten bei sich entdecken, die sie gar nicht haben. Seit einiger Zeit sind Amaranth, Hirse und Hanfmehl in aller Munde, weil sie kein Gluten enthalten. In einer Studie gaben 10% der Befragten an, sich glutenfrei zu ernähren, obwohl nur etwa 0,3% der Deutschen eine Glutenunverträglichkeit haben. Mit Produkten ohne Gluten, einem Eiweißgemisch, das in Getreide vorkommt, macht der Handel inzwischen im Jahr über 100 Millionen Euro Umsatz.